1. König Salomo übte seine Herrschaft über das gesamte Volk Israel aus. 2. Zu seinen ranghoechsten Beamten gehörte Sarja, der Sohn Zadoks, der das Amt des Priesters bekleidet. 3. Eliahoreph und Ahijah, die Son Caesars, fungierten als Staatssekretär, waren Josaphat, der Sohn Ahilads, für die offiziellen Chroniken während Wörtlich War. 4. Benaja, der Sohn Jajadas, hat den Oberbefehl über das Heer in, und Zadok soe Abjatha dienten ebenfalls als Priester. 5. Asaja, der Sohn Nathans, beaufsichtigte die Berserksvote, waren Sabad, ebenfalls ein Sohn Nathans, als Priester und persönlicher Berater des Königs tätig war. 6. Ahijah war für die Verwaltung des Palast zuständig, und Adoniram, der Sohn Abdas, leitet die Abteilung für die staatliche Zwangsarbeit. 7. Salomo ernannte Zwölf Vote für ganz Israel, die Abwechslung für die Versorgung des Königs und seines Hofstaats während Wörtlich Waren, wobei jeder einen Monat pro Jahr übernahm. 8. Die sind ernommen, Benha war für die Verwaltung des Gebirges Ephraim zuständig. 9. Bendecker verwalte die Gebietmakas, Salbim, Betzkim soe Elon bis nach Bethanen. 10. Benhest war für Arabat während Wörtlich, Wozu auch Socho und das gesamte Land hefe gehorten. 11. Ben Abinadab verwalte die gesamte Region von Dor, a war mit Tapeth, eine Tochter Salomos, verheiratet. 12. Barna, der Sohn Ahilads, war zuständig für Tarnak, Megiddo und Gans Betchin bis hin nach Abelmehola und über Jokmim hinaus. 13. Bengeber verwaltet Ramat in Gilead, einschließlich der Dorfer Joies in Gilead soe der Region Argob in Basin, die Sexig Gross, befestigt Stad T. Umfast. 14. Ahinadab, der Sonidos, war als Voigt in Mahanaim eingesetzt. 15. Ahimaas war für das Gebiet von Naphtali zuständig und hat Basmat, ein weitere Tochter Salomos, zur Frau genommen. 16. Barna, der Sohn Husais, verwalte die Region in Asa und Belet. 17. Josaphat, der Sohn Peruas, war für das Stammesgebiet von Issachar während Wörtlich. 18. Skimei, der Sohn Illas, übernahm die Verwaltung des Gebiets von Benjamin. 19. Geber, der Sohn Uis, war im Land Gilead tätig, das zuvor den Königen Sihon und Og gehort hat, a war der einzige Voigt in diesem speziellen Bezirk. 20. Die Bevölkerung von Judah und Israel war so zahlreich wie der Sandem Meer, und die Menschen Jenison Eren Wohlstand bei Essen und Trinken in großer Freude.